Das sind die aktuellen Themen. Große Lösungen als Großlösung, Kleinbrand in Nienburg und Wendenborstel schafft den Wiederaufstieg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es gestern Mittag in der Langstraße in Nienburg. Gegen 11.30 Uhr ist ein Mülleimer in Brand geraten. Die Ursache ist bislang unklar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits erloschen. Im aktuellen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans sind 3 Ortsumgehungen im Nienburger Südkreis enthalten. Die Umgehung Landesbergen, Lese und Lockum. Anstelle dieser Einzelmaßnahmen fordert die Samtgemeinde Mittelweser in der offiziellen Stellungnahme die sogenannte große Lösung. Diese wäre zwar teurer, würde aber auch Estorf und Lesering berücksichtigen. Der Streckenverlauf befände sich im Korridor der Zugstrecke Nienburg-Minden. Eine interessante Alternative findet auch Grünen-Bundestagsabgeordnete Katja Keul. Das hört sich an wie eine sehr interessante Alternative, möglicherweise auch aus ökologischer Sicht. Ich habe deswegen die Unterlagen mir nochmal angefordert, um das dann auch an die Kollegen weiterzugeben. Wenn man hier eine Straße so verlegen kann, dass sie dann eben parallel zur Schienentrasse verläuft, eine Schienentrasse, die möglicherweise auch zweispurig ausgebaut werden soll, dann ist das auf jeden Fall auch aus grüner Sicht eine interessante Variante, die ich mir sehr genau angucken werde. Das Nienburger Kulturwerk hat das Schweigen über die Entlassung von Geschäftsführer Dieter Mehring gebrochen. Aus einer uns vorliegenden Pressemitteilung geht hervor, dass es in den vergangenen 2 Jahren zu mehreren Unregelmäßigkeiten kam, die in seinem Verantwortungsbereich lagen. Diese wurden nicht zeitgemäß gemeldet. Wir kommen zum Sport mit Ryan Dykes. Die SG Wendenborstel spielt in der nächsten Saison wieder in der ersten Fußball-Kreisklasse. Mit einem 2:1 Erfolg gegen die Zweitvertretung aus Maglohe sicherten sich die Blau-Weißen gestern vorzeitig die Meisterschaft und den Wiederaufstieg. Siegtorschütze war Yannick Dankenbring mit einem Elfmeter in der 92. Minute. Spielertrainer Henrik Förster zog nach dem Spiel ein positives Fazit zu dieser Saison. Ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Was war denn am Ende? Glücklich 2:1 gewinnen. Uns hätte hier das 1:1 auch gereicht. Letztendlich nehmen wir natürlich den Dreier gerne mit, um heute die Meisterschaft eingefahren zu haben. Ja, wir spielen seit dem ersten Spieltag spielen wir einen geilen Fußball. Stehen nicht umsonst da oben, haben uns in jedem Spiel, auch in den Trainingseinheiten immer voll reingehauen. Unsere Chancen nächstes Jahr. Du, wir können mit der Mannschaft im gesunden Mittelfeld spielen, wir können mit der Mannschaft aber auch wie in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind, unten mitspielen. Wichtig ist für uns der Klassenerhalt und das ist das Einzige, was zählt in der kommenden Saison. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.